дизельным топливом. Суперскидка при первой заправке. Порадуй двигатель хорошим топливом. Звони. 21-946-60. So, and start. Yo, hab gerade erstmal den Aldi-Besitzer zur Sau gemacht. Hab ich gesagt, gestern Eis geholt vom Aldi. Komm raus, krieg ein Ticket am Auto. Von Fair Parken. Sie haben noch niemals Eis gekriegt, was wollt ihr? So dicht, ich glaub, so soll man jetzt den Scheiß hier bezahlen, sag ich, oder was? Was ist das für ein Scheiß? Weil ich auf dem Aldi parkt habe, parke, um mit dem Aldi zu gehen. Und dann krieg ich noch ein Ticket. Mike, das will ich sehen. Und dann habe ich immer Randal gemacht, immer nach Fair Parken hingeschickt. Ja, brauche ich zahlen. Bis jetzt habe ich noch keine Antwort von denen gekriegt. Ich habe auch mit denen telefoniert, weil so weit kommt ich gesagt. Nochmal komm hier nicht hin, sonst könnt ihr euer Fressen im Arsch schieben, hab ich gesagt. Hab ich eiskalt gesagt, direkt ins Gesicht, das wollten wir alle machen. Alle sollten das machen. Keiner mehr zum Aldi fahren. Dann steckt er seinen Fiat Parken ganz schön in die Tasche und dann geht er. Und was meint die Leute, die dann beschwert haben, hä? Ja, also, das ist so eine Scheiße, du. Ich ganz edel im Kopf. Mach nicht mal 7 Minuten drin. Und dann kommen wir raus. Alle anderen Autos auch. Ticket. Alles Ticket. Und dann baut der Pissladen noch um. Nicht mal das Eis, was seine Werbung schon hatten sie. Gar nicht. Das ist ein Scheißladen, du. Dreist, du. Nicht ganz edel im Kopf, du. Ja, nochmal komm ich nicht mal einkaufen. Spinnerei sei. So weit kommt das noch. Nein, wenn man einkaufen geht, wenn man ein Pferd, ja. Da sollte keiner einkaufen gehen. Der Laden müsste nichts mehr verkaufen. Und wenn sie fragen, warum? Tja. Eure Parkgebühren könnt ihr euch im Arsch schenken. Oh, die alte Kuhle. Sie lassen das von irgendeinem Idioten, das ist ja halt privater Parkplatz. Und das nennt sich dann Fair Parken. Und das muss sogar ein Mitarbeiter sein, der da arbeitet. Weil ich hab da rumlaufen sehen. Oh, ich hab da einen Markt hier bei dir, keine Ahnung. Scheiße, Mann. Soll ich nicht probieren. Ja, aber er hat zu spät gesehen, ne? Ja, ja, geht. Du brauchst dich ja nur 30 Euro bezahlen. Ein Actionmarkt ist schon der Hammer, ne? Das ist Frechheit, ist das. Das stimmt. Ach so, mach ich mal das Schmerz. Jetzt zieht andere bestimmt auch bald mit. Voll auf, geh nach. Da musste ich die Quittung musste ich kopieren. Und das Ticket. Ja, ich hab mir gleich die Filiale hat er geschnappt. Du. Ja, schwer. Ja, das müssen sie dann bezahlen. Ich so, was? Keine, was ist das für ein Drecksladen hier, hab ich gleich gesagt. Die Leute gucken mich in die Hand. Echt so, was mache ich jetzt demnächst auch? Wenn einer eine Kieche will, ich mache jetzt einen privaten Kontrollservice auf. Hier wird es demnächst mit Parkplatz. Eine halbe Stunde. Ja. Und will parken, gleich. Und das will hier in der Umgebung parken, gleich 100 Euro. Gehört. Ich konnte nur singen, weil ich kein Mikro dran hatte. Da war ich geflogen. Ja, mit der hintersten Antenne. Moin. Sag mal, was das war. So, dass die Platte da auch schön drin sitzt und dann drin nicht hin und her eiert, ne? Ja, und das war der Schwamm. Der hatte noch ein bisschen Feuchtigkeit und hat Kontakt mit der Kapsel gemacht und hatte so ein Knister da drin. Jetzt habe ich da einen neuen Schaumstoff eingebaut, schwarzen, weg. Ja, da kommen wir mal erst drauf. Ja, aber hier war das nicht, meinst du? Doch, und jetzt klingt richtig gut, ne? Hier, Silberigel, richtig glasklar. Also, hat richtig der Kompressor kompensiert die Dose. Ja, ich denke auch mal, das ist laut genug. Das ist ein Arm von weg. Was sagst du? Du wolltest mich wohl verarschen. Wieso? Ist nicht laut genug? Das ist die böse Gerade, du Spinner. Ach so, okay, alles klar. Du spinnst wohl. Ja, jetzt. Angeber. Ja, der muss erst der Funkspezialist überarbeiten. Das hat er auch. Ja, aber da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Nee, das kann doch nicht. Wieso geht das denn hier, du? Aber komisch, ne? Weil du schon tausendmal gesagt hast, bei dir geht das und dann bist du fünf Minuten weg, klemmst das woanders an und dann geht das nicht mehr, ne? Ja, das sag ich ja immer. Dann guckst du blöd aus der Welt. Ja, ey, jetzt haben wir das schon jetzt gehabt. Natürlich, ihr habt das öfters gehabt. Und überleg mal, dann klemmst du es hier, dann geht's wieder. Dann guckst du aber auch aus blöd aus der Welt. Weißt du Bescheid? So ein Kack, du. Überleg mal, das war jetzt nur ein Schaumstoff. Ein Schaumstoff, hier lief alles, hier war nix. Und du sitzt jetzt mit nach Hause und dann raschelt das Ding auf einmal, hä? Ja, dann guckst du aber blöd, ich auch nicht jetzt. Ach, du hast bestimmt wie gesagt, der alte Gerd ist. Oh. Ja gut, alles klar, ich bin hier mit Männer rum, ich räum hier mal eben auf. Ja, mach mal. Alles klar, ich bin hier standby. Ich räum hier meinen Lötkolben. Ich dachte jetzt, ich muss noch was löten. Ich guck das Ding auch mal schon an. Mach ich immer, wenn ich irgendwas bastel, weil sonst muss ich... Nö. Alles klar, bis gleich. Jo, nimm mal, klappte vom Auto gut. Was hast du denn gemacht? Ja, die sind doch gut. Seine hätte ich dir auch gegeben. Diese habe ich nicht massenweise. Ja, glaube ich dir. Ja, wieso muss man sowas immer kaputt machen? Traurig, ne? Alles ist doof. Wo hast du das gemacht? Bei dir vor der Tür? Nee, ich habe meine Schwester gemacht. Ach so, ja. Ja, warum machen die Leute immer sowas kaputt? Ich finde das traurig. Ja, ich habe auch einen Tausch gemacht, Mike. Ich habe einen Tausch gemacht. Weißt du auch, die Töne nicht von dir? Da habe ich mich dringend gekriegt, ja. Das Icon-Mikrofon, was ich wieder haben wollte. Ja, ich habe jetzt zweimal das SM27 jetzt nebeneinander stehen. Jetzt habe ich von meinen Dinger nicht haben wollen. Ja, er hat jetzt einen Turner. Darum sagt er, das ist ein beides Turner, Mike, das ich ja von dir hatte. Hatte ich ja fertig gemacht. Jetzt habe ich ein neues Icon 27. Eins jetzt habe ich dann hier für die 3.9er, für die andere 3.9er. Jetzt habe ich auch noch eins hier für die Icon. Wollte ich gerade sagen, ist schon mal aufgefallen. Wir tauschen das immer in Dreier. Geht immer entweder nach dir, nach Frankie, nach mir, nach dir, nach Frankie, nach mir. Weil der Klang ist bei mir, bei diesen, der scheiß leichten Tasten. Die spielen bei mir immer gut. Du weißt doch, weil ich immer so laut bin. Und hast du das? Hm? Es gibt auch noch eine neue Sendung mit Geister. Irgendwie irgendwas mit Dead Boy, auch mit Geister, gibt's auch neu. Holger, der guckt Twisted Metal jetzt. Er sagt, das ist gut. Ich hab ihn heute noch nicht gehört. Weil ich war weg, Tim hat mit ihm, glaube ich, einmal gesprochen. So. Das ist ja auch schön. Das funktioniert gut. Ich denke, das kann doch nicht eigentlich. Mach mal Turner dran. Wo, bei dir? Da ist jetzt? Ja, mach mal das. Ja, warte. Aber das ist tatsächlich die Originalkapsel dann. Ja. Die Originale habe ich aufgemacht. Die ging gar nicht mehr. Ich wollte sie reinsetzen, die reagiert gar nicht, die ist tot. Oh, was war da? Was hat die schon an Qualität? Weiß ich, warte Frankie. Ich habe das genauso gemacht wie die Silberigel-Kapsel. Das hätte man heller machen können, aber wir haben absichtlich etwas dunkler gemacht. Ja, das ist auch richtig. So, Frankie, bitte. Ja, habe ich angeschlossen jetzt auf zweiten Knopf hier, was das, 10 Uhr. Man hat kaum Unterschied zwischen dem Silberigel und dem... Ja, ist doch so. Genauso laut. Da merkst du kaum Unterschied, ne, Mike? Naja, für dich passt das, für mich passt das andere gut. Genau. Das kannst du, können wir testen, wenn du willst. Ja, klemm mal erstmal um. Franco, ci sei? Franco, ci sei? Ja, okay. Wollen wir mal umschalten? Ja, doch. Dann läuft das ja alles. Ja, einwandfrei. Ja, aber irgendwie siehst du, ist das auch besser. Mit dem anderen Silberigel, weil ich verkauft hatte, hatte ich immer eine F1-Strahlung, mit dem nicht. Ach, willst du das jetzt mit dem Silberigel funken, oder? Ja, klar. Jetzt hol doch auf Scheiße, weil der jetzt gut klingt, ey. Ja, klar. Warte mal, morgen sagt er, ich hab wieder so einen Krampf im Finger vom Drücken. Hey, ich bin jetzt Silberfrankie. Mike ist Turner Mike und ich bin jetzt Silberfrankie. Ich stehe auf Sadomaso 27. Ja, du bist Plastik, Jörg. Tja, wer hat hier keinen? Weißt du, Plastik ist nicht ansteckend, mein Kopf. Ja. Ich finde das finde das aber noch zu laut ist. Also irgendwie ein bisschen mehr noch. Also ich finde das doch zu kräftig. Ja, ist das noch richtig. Ja, richtig laut gerade. Ne? Ich fand das richtig laut. Kräftig, sehr laut. Mal was, Frankie? Ein Tonleiter Ziele, eigentlich genau drei Bügel. Wenn ich hier bin, ich dort. Komme von einem anderen Ort. So ist gut. Ja, und das ist ganz nervig. Ja, ja, so ist das. Null Problem. Okay. Franco, ci sei? Franco, ci sei? C'è nessuno? Franco, ci sei? Non c'è nessuno? Guerra Murtotto? Thank you.